Darauf sprach ein Rechtsgelehrter, doch wie steht's mit unseren Gesetzen? Und er erwiderte, es ist euer Ergötzen, Gesetze zu verordnen, doch ist euer Ergötzen, sie zu brechen, noch größer. Gleich Kindern, die am Meere spielen und unentwegt Sandburgen bauen, um sie dann lachend zu vernichten. Doch derweil ihr eure Burgen aus Sand bauet, treibt das Meer weiteren Sand ans Ufer. Und wenn ihr sie vernichtet, lacht das Meer mit euch. Wahrlich, das Meer lacht stets mit der Unschuld. Doch wie steht's mit jenen, für die das Leben nicht ein Meer ist? Und denen, die von Menschen geschaffenen Gesetze keine Burgen aus Sand bedeuten, sondern für die das Leben ein Fels ist und das Gesetz ein Meißel, womit sie ihn gern behauen möchten nach ihrem Ebenbilde. Wie ist's um den Krüppel bestellt, der die Tänzer hasset? Wie um den Ochsen, der sein Joch liebt und der den Elch und das Wild im Walde als verlaufenes, herrenloses Vieh betrachtet? Wie um die alte Schlange, die ihre Haut nicht mehr abzuwerfen vermag und alle anderen nackt und schamlos nennt? Und wie um den, der zu früh beim Hochzeitsschmause erscheint und sich dann übersättigt und müde davonmacht mit der Behauptung, dass jedes Festmahl eine Entweihung sei und jeder Tischgenosse ein Übertreter des Gesetzes? Von jenen vermag ich nur dies zu sagen. Auch sie stehen im Sonnenlichte, doch mit dem Rücken der Sonne zugekehrt. Daher sehen sie nur ihre Schatten, und dieser Schatten ist ihr Gesetz. Und was ist die Sonne für sie anderes als ein Ding, das Schatten wirft? Und was ist die Anerkennung dieses Gesetzes anderes als ein sich niederbücken und ein Nachzeichnen seines Schattens auf dem Erdboden? Doch ihr, die ihr wandelt, nach der Sonne gewandt, wie vermöchte ein Schattenbild euch zu fesseln, das auf den Erdboden gezeichnet? Ihr, die ihr wandert mit dem Winde, welch Wetterhahn soll euch den Weg weisen? Welch Menschengesetz soll euch binden, so ihr euer Joch brechet, ohne damit euren Nächsten dem Kerker preiszugeben? Welches Gesetz solltet ihr fürchten, so ihr tanzet, ohne gegen die eisernen Ketten eines anderen zu stolpern? Und wer sollte euch vor Gericht schleppen, so ihr euer Gewand wegreißet, ohne es einem anderen auf den Weg zu legen? Leute von Orphalese, ihr könnt die Trommeln dämpfen und die Saiten der Leier lockern. Doch wer soll der Lerche verbieten, ihr Lied zu zwitschern im Himmelblau? Und ein Redner sprach, rede uns von der Freiheit. Und er antwortete, an den Toren der Stadt und an eurem Herde sah ich euch fußfällig und in Verehrung von eurer Freiheit reden, gleich Sklaven in Demut vor einem Tyrannen, den sie preisen, obgleich er sie erschlägt. Ja, selbst im Haine des Tempels und im Schatten der Burg sah ich die Freisten unter euch die Freiheit tragen wie ein Joch und eine Handfessel. Und das Herz in mir blutet, denn ihr könnt nur frei sein, wenn schon allein der Wunsch nach Freiheit zu suchen euch zum Harnisch wird und wenn ihr ablasset, von Freiheit als Ziel und Erfüllung zu reden. Frei seid ihr wahrlich nicht, so eure Tage frei sind von Sorge und eure Nächte von Kummer. Vielmehr so diese beiden euer Leben umringen und ihr euch dennoch darüber erhebt, nackt und ungebunden. Und wie solltet ihr euch über eure Tage und Nächte erheben, so ihr nicht brechet die Ketten, die ihr beim Morgengrauen eurer Vernunft um eure Mittagsstunde befestigt? Wahrlich, was ihr Freiheit nennt, ist die stärkste dieser Ketten, mögen auch ihre Glieder in der Sonne schillern und eure Augen blenden. Und was anders sind es als Bruchteile eures Ich, die ihr abwerfen möchtet, um zur Freiheit zu gelangen? Ist es ein ungerechtes Gesetz, das ihr abschaffen möchtet? So habt ihr es euch eigenhändig auf die Stirn geschrieben. Ihr könnt es nicht austilgen, indem ihr eure Gesetzbücher verbrennet oder die Stirn eurer Richter abwaschet, gösset ihr auch das Meer darauf. Und ist es ein Tyrann, den ihr entthronen möchtet, so trachtet erst danach, seinen Thron zu zerstören, den ihr ihm in eurer Brust errichtet. Denn wie vermöchte ein Tyrann, die Freien und Stolzen zu beherrschen, so nicht Tyrannei in ihrer eigenen Freiheit und Schande in ihrem eigenen Stolze schlummerten? Und ist es eine Sorge, die ihr abwerfen möchtet, so ward diese Sorge eher von euch selbst gewählet, als euch auferlegt. Und ist es eine Angst, die ihr vertreiben möchtet, so liegt der Sitz dieser Angst in eurem Herzen und nicht in der Hand des Gefürchteten. Wahrlich, alles webt in eurem Wesen in steter Verkettung, was ihr wünscht und fürchtet, was euch widerstrebt und anzieht, was ihr erstreben und meiden möchtet. All dies bewegt sich in euch wie Licht und Schatten, paarweise verbunden. Und verblasset der Schatten und ist nicht mehr, so wird das zaudernde Licht zum Schatten eines anderen Lichtes. Und so wird eure Freiheit, sobald sie ihre Fesseln sprengt, selber zur Fessel einer größeren Freiheit. Wieder ergriff die Priesterin das Wort und sprach: Rede uns von Vernunft und Leidenschaft. Und er antwortete also: Eure Seele ist oft ein Schlachtfeld, auf dem Vernunft und Verstand einen Kampf ausfechten gegen Leidenschaft und Gelüst. O, könnte ich doch Friedensstifter sein in eurer Seele und Missklang und Zwietracht in eurem Wesen in Einklang und Harmonie verwandeln. Doch wie vermöchte ich dies, so ihr nicht selber Friedensstifter seid, ja, so ihr nicht alle Wesensarten in euch liebet? Vernunft und Leidenschaft sind das Ruder und die Segel eurer seefahrenden Seele. Sind Segel oder Ruder gebrochen, so könnt ihr euch nur noch hin und her werfen und treiben lassen oder auf offener See zum Stillstand gezwungen werden. Denn Vernunft, wo sie allein waltet, ist eine einschränkende Kraft. Und Leidenschaft ohne Wärter ist eine Flamme, die ihrer Selbstverzehrung entgegenbrennt. Daher möge die Seele eure Vernunft zum Gipfel der Leidenschaft entflammen, auf das sie singe. Und möge sie eure Leidenschaft lenken mit Vernunft, auf das diese Leidenschaft ihre tägliche Wiedergeburt erlebe und dem Phönix gleich aus eigener Asche auferstehe. Ich wollte, ihr sähet in eurem Verstand und eurem Gelüst nichts anders als zwei geliebte Gäste in eurem Hause. Sicher würdet ihr nicht den einen Gast mehr ehren als den anderen, denn wer dem einen mehr Achtung zollt, verliert die Liebe und das Vertrauen beider. Sitzet ihr auf den Hügeln im kühlen Schatten weißer Pappeln, den Frieden und die Heiterkeit ferner Felder und Wiesen teilend, so spreche euer Herz in aller Stille: Gott ruht in der Vernunft. Und wenn der Sturm kommt und der gewaltige Wind den Wald schüttelt und Donner und Blitz die Hoheit des Himmels verkünden, dann spreche euer Herz in Ehrfurcht: Gott regt sich in Leidenschaft. Und da ihr ein Hauch seid in Gottes Welt und ein Blatt in Gottes Wald, solltet auch ihr ruhen in der Vernunft und euch regen in der Leidenschaft. Und eine Frau erhob die Stimme und sprach: Rede uns vom Schmerz. Und er antwortete: Schmerz bedeutet das Brechen der Schale, die euer Verstehen umschließt. Genau wie der Obstkern brechen muss, auf das sein Herz der Sonne ausgesetzt sei, ebenso müsst auch ihr den Schmerz erleben. Und vermöchtet ihr das Staunen über die täglichen Wunder des Lebens in eurem Herzen lebendig zu bewahren, so schiene euch der Schmerz nicht minder wunderbar als die Lust. Und ihr nehmet hin die Zeitläufte eures Lebens, so wie ihr stets die Jahreszeiten hinnahmet, die über eure Felder gleiten. Und ihr wachet mit Heiterkeit durch die Wintertage eures Grams. Vieles ist in eurem Schmerz selbst erwählt. Es ist dies der bittere Trank, mit dem der Arzt in euch das kranke Ich heilt. Daher trauet dem Arzte und trinket sein Heilmittel in Schweigen und Gelassenheit. Denn seine Hand, wie schwer und hart sie auch sein mag, wird gelenkt von der milden Hand des Unsichtbaren. Und der Kelch, den er reicht, so er euch auch die Lippen sänge, ward gebrannt aus dem Lehme, den der Töpfer benetzte mit seinen heiligen Tränen. Und ein Mann sprach, rede uns von Selbsterkenntnis. Und er antwortete also, euer Herz weiß im Stillen um die Geheimnisse der Tage und Nächte, doch euer Ohr dürstet nach dem Laut des Wissens in euch. Ihr möchtet in Worten wissen, was eure Seele stets gewusst. Ihr möchtet mit Händen rühren an den nackten Leib eurer Träume, und dem ist gut so. Die verborgene Quelle muss unbedingt aus eurer Seele entspringen und murmelnd dem Meere zufließen. Denn der Schatz in eurem tiefsten Innern möchte eurem Auge sichtbar werden. Doch wieget nicht euren unbekannten Schatz auf einer Waage und erforschet nicht die Tiefe eures Wissens mit dem Messstock oder der Lotschnur. Denn das Ich ist ein Meer ohne Maß und Grenzen. Saget nicht, ich habe die Wahrheit gefunden. Sagt lieber, ich habe eine Wahrheit gefunden. Saget nicht, ich habe den Pfad der Seele entdeckt. Sagt lieber, ich habe die Seele getroffen auf meinem Pfade wandelnd. Denn die Seele wandelt auf allen Pfaden. Die Seele wandelt nicht auf einer Bahn, noch wächst sie wie ein Schilfrohr. Die Seele entfaltet sich gleich einer Lotusblume aus Blütenblättern ohne Zahl. Dann sprach ein Lehrer, rede uns vom Lehren. Und er antwortete also, niemand vermag euch etwas zu offenbaren, das nicht schon halb schlummernd im Dämmern eures Wissens ruht. Der Lehrer, der im Schatten des Tempels wandelt, gibt seinem Gefolge eher von seinem Glauben und seiner Liebe als von seiner Weisheit. Ist er wahrhaftig ein Weiser, so fordert er euch nicht auf, das Haus seiner Weisheit zu betreten. Eher geleitet er euch zur Schwelle eures eigenen Geistes. Der Sternkundige kann euch mitteilen, wie er den Weltraum versteht, doch vermag er nicht, euch sein Verständnis zu geben. Der Musiker mag euch etwas vorsingen und schwärmen vom Rhythmus im All, doch kann er euch weder das Ohr schenken, das diesen Rhythmus festhält, noch die Stimme, die ihn wiedergibt. Und wer kundig ist in der Wissenschaft der Zahlen, kann euch berichten von den Bereichen von Gewicht und Maß, doch euch dorthin zu führen, vermag er nicht. Denn das Gesicht, das einem Menschen erscheint, verleiht seine Flügel keinem anderen. Und wie jeder von euch allein steht in Gottes Wissen, ebenso muss jeder von euch allein sein in seinem Wissen um Gott und seinem Verstehen der Erde. Und ein Jüngling sprach, rede uns von der Freundschaft. Und er antwortete also, dein Freund ist die Antwort auf deine Not. Er ist das Feld, das du besäst mit Liebe und worauf du erntest mit Dankgebeten. Und er ist dein Tisch und dein Herd. Denn du kommst zu ihm mit deinem Hunger und du suchst bei ihm deinen Frieden. Äußert dein Freund frei seine Meinung, so fürchte nicht das Nein in deiner Meinung, noch halte mit dem Ja zurück. Und schweigt er, so lasse dein Herz nicht ab, auf das Seine zu lauschen. Denn in der Freundschaft werden alle Gedanken, alle Wünsche und Erwartungen geboren und geteilt, ohne Worte und mit einer Freude, die keines Beifalles bedarf. Scheidest du von deinem Freunde, so gräme dich nicht. Denn was du am meisten an ihm liebst, mag in seiner Abwesenheit klarer werden, wie der Berg dem Wanderer von der Ebene aus klarer erscheint. Und deine Freundschaft verfolge kein weiteres Ziel als ein Vertiefen des Geistes. Denn Liebe, die etwas sucht, außer der Offenbarung ihres eigenen Mysteriums, ist nicht Liebe, sondern ein ausgeworfenes Netz, und nur das Wertlose wird darin gefangen. Das Beste, was du hast, sei für deinen Freund. Wenn er um die Ebbe deiner Gezeiten wissen muss, so lass ihn auch um deren Hochwasser wissen. Denn was wäre dein Freund, so du ihn nur aufsuchtest, um Stunden totzuschlagen? Suche ihn stets nur, um Stunden mit ihm zu erleben. Denn er ist da, um das Fehlende in dir zu füllen, nicht deine Leere. Und zu der Süße der Freundschaft geselle sich auch das Lachen und geteilte Lust. Denn im Tau kleiner Dinge findet das Herz seinen Morgen und seine Erquickung. Danach sagte ein Gelehrter, sprich über das Reden. Und er antwortete also, ihr redet, sobald ihr aufhört, mit euren Gedanken zufrieden zu sein. Und so ihr nicht länger in der Einsamkeit des Herzens zu verweilen vermöget, lebt ihr in den Lippen, und der Laut ist euch eine Zerstreuung und ein Zeitvertreib. Und in vielen eurer Gespräche wird das Denken halb ermordet. Denn der Gedanke ist ein Vogel des Weltraumes, der in einem Käfig von Worten seine Flügel wohl zu entfalten vermag, doch nicht fliegen kann. Es sind derer unter euch, die das Wort suchen aus Angst vor dem Alleinsein, denn das Schweigen der Einsamkeit enthüllt ihrem Auge das nackte Ich, und dem möchten sie entfliehen. Und es sind derer, die reden und ohne Wissen noch vorbedacht eine Wahrheit offenbaren, die sie selber nicht begreifen. Und es sind derer, die in sich die Wahrheit hegen, doch sie drücken sie nicht in Worten aus. Im Busen solcher Menschen weilt der Geist in rhythmischem Schweigen. Treffet ihr euren Freund am Wegesrand oder auf dem Marktplatze, so möge der Geist in euch eure Lippen rühren und eure Zunge lenken. Möge die Stimme im Innern eurer Stimme zum Ohr seines Ohrs reden, denn seine Seele wird die Wahrheit eures Herzens bewahren, wie die Blume des Weines in der Erinnerung lebendig bleibt, sei auch seine Farbe vergessen und das Gefäß nicht mehr. Und ein Sternenkundiger fragte, Meister, was ist die Zeit? Und er antwortete, ihr möchtet die Zeit ermessen, die maßlose, unermessliche, und ich möchte euren Wandel richten und selbst den Lauf eures Geistes lenken nach Stunden und Zeitbegriffen. Aus der Zeit wollt ihr einen Strom machen, an dessen Ufern ihr euch niederlasset, um ihn im Vorbeifließen zu überwachen. Doch das Zeitlose in euch weiß um die Zeitlosigkeit des Lebens, und es weiß, dass gestern nur die Erinnerung an heute ist und morgen nur der Traum von heute. Und das, was in euch singt und sinnt, immer noch verweilet in den Grenzen jenes ersten Augenblickes, der die Gestirne in den Raum gestreut. Und wer unter euch fühlte nicht, dass die Macht der Liebe grenzenlos ist? Und dennoch, wer fühlte nicht, dass diese Liebe, die unbegrenzte, im Kern seines Wesens eingeschlossen ruht und nicht von einem Liebesgedanken zum anderen, noch von einer Liebestat zur anderen irret? Und ist nicht Zeit der Liebe gleich, ungeteilt und raumlos? Doch könnt ihr es nicht vermeiden, die Zeit in eurem Denken nach Zeitbegriffen zu messen, so lasset eine jegliche Zeiteinheit alle übrigen umfassen. Und das Heute halte die Vergangenheit umschlungen mit der Erinnerung und die Zukunft mit der Sehnsucht. Und einer von den Ältesten der Stadt sprach, rede uns von Gut und Böse. Und er antwortete, vom Guten in euch vermag ich zu reden, doch nicht vom Bösen. Denn was ist das Böse anders als Gutes, das von seinem eigenen Hunger und Durst gefoltert? Wahrlich, so das Gute hungrig ist, sucht es Nahrung in dunklen Höhlen, und dürstet es, so trinkt es selbst von totem Gewässer. Und ihr seid gut, so ihr mit euch selber einig seid. Doch seid ihr nicht mit euch einig, so seid ihr dennoch nicht schlecht. Denn ein entzweites Haus ist nicht eine Räuberhöhle, es ist nur ein uneiniges Haus. Und ein Schiff ohne Ruder mag ziellos irren unter gefahrvollen Inseln und dennoch nicht bis auf den Grund sinken. Ihr seid gut, so ihr danach strebet, euch selber zu geben. Denn so ihr nach Gewinn strebet, seid ihr nur eine Wurzel, die sich an die Erde klammert und an ihre Brust saugt. Wahrlich, die Frucht kann nicht zur Wurzel sprechen, sei wie ich, reif und voll und stets aus deiner Fülle gebend. Denn das Geben ist der Frucht eine Notwendigkeit, so wie das Empfangen für die Wurzel eine Notwendigkeit bedeutet. Ihr seid gut, so ihr völlig wach seid in eurer Rede, doch seid ihr nicht schlecht, so ihr schlaft, derweil eure Zunge ziellos stammelt. Und selbst stolperndes Reden mag eine schwache Zunge stärken. Ihr seid gut, so ihr festen und kühnen Schrittes eurem Ziele zustrebt. Doch seid ihr nicht schlecht, so ihr hinkend darauf zugeht. Denn auch die Hinkenden schreiten nicht rückwärts. Doch ihr, die ihr stark und flink seid, seht zu, dass ihr nicht vor den Lahmen hinket in der Meinung, dies sei Güte jenen gegenüber. Ihr seid gut in unzähligen Dingen und ihr seid nicht schlecht, so ihr nicht gut seid. Ihr seid nur säumig und träge. Schade, dass der Hirsch der Schildkröte nicht die Schnellfüßigkeit beizubringen vermag. In eurem Verlangen nach eurem höchsten Ich liegt eure Güte, und diese Sehnsucht lebt in jedem von euch. Doch in etlichen unter euch ist diese Sehnsucht wie ein Gießbach, der mit Macht dem Meere entgegenrauschet und die Geheimnisse der Hügel und die Weisen des Waldes mit sich trägt. Und in anderen ist sie wie ein flacher Fluss, der sich in Winkeln und Windungen verliert und säumt, ehe er das Ufer erreicht. Doch wer viel verlangt, spreche nicht zu jenem, der wenig verlangt, warum bist du so langsam und zaudernd? Denn der wahrhaft Gute fragt nicht den Nackten, wo ist dein Gewand, noch den Unbehausten, was ist mit deinem Haus geschehen? Darauf sprach eine Priesterin, rede uns vom Beten. Und er antwortete also, ihr betet in eurem Elend und in eurer Not. Ach, wolltet ihr doch auch beten in der Fülle eurer Freude und in den Tagen des Überflusses. Denn was ist das Gebet anders als der Erguss eures Ich in das lebendige All? Und gereicht es euch zum Troste, das Dunkel in euch in den Raum zu ergießen, so sei es auch euer Ergötzen, die Morgenröte eures Herzens darin ausströmen zu lassen. Und könnt ihr nur weinen, wenn eure Seele euch zum Gebete auffordert, so sollte sie euch trotz eurer Tränen immer wieder dazu anspornen, bis ihr lachen werdet. Betet ihr, so erhebt ihr euch gen Himmel und trefft dabei jene, die zur gleichen Stunde beten und denen ihr nur im Gebete zu begegnen vermöget. Daher sei euer Verweilen in jenem unsichtbaren Tempel reine Verzückung und süße Teilnahme am Abendmahle. Denn solltet ihr den Tempel nur betreten, um zu bitten, so werdet ihr nicht empfangen. Und solltet ihr ihn betreten, um euch zu erniedrigen, so werdet ihr nicht erhoben. Oder solltet ihr ihn betreten, um für das Wohl anderer zu bitten, so werdet ihr nicht erhöret. Es ist genug an sich, dass ihr den unsichtbaren Tempel betretet. Und ich kann euch nicht lehren, wie ihr in Worten beten sollt. Gott lauscht nicht auf eure Worte, es sei denn, dass er sie selber durch eure Lippen ausspreche. Und ich kann euch nicht das Gebet der Meere, Wälder und Berge lehren. Doch ihr, die ihr geboren seid von diesen Bergen, Wäldern und Meeren, ihr vermöget wohl, ihr Gebet zu finden in eurem Herzen. Und lauschet ihr nur in der Stille der Nacht, so werdet ihr sie in ihrem Schweigen sprechen hören. Vater unser, der du bist, unser beschwingtes Ich, dein Wille in uns wolle, dein Wunsch in uns wünsche, Dein Drang in uns verwandle unsere Nächte, die dein sind, in Tage, die auch dir gehören. Wir können dich um nichts bitten, denn du weißt, was uns Not tut, ehe das Bewusstsein dessen in uns geboren ist. Denn du bist uns Not, und gibst du uns mehr von dir selber, so gibst du uns alles. Dann trat ein Einsiedler vor, der einmal im Jahre in die Stadt kam und sprach, rede uns von der Lust. Und er antwortete also, Lust ist ein Lied der Freiheit, doch sie ist keine Freiheit. Sie ist die Blütezeit eurer Begehren, doch sie ist nicht deren Frucht. Sie ist eine Tiefe, die eine Höhe anruft, doch sie ist weder tief noch hoch. Sie ist das im Käfig Gefangene, das hinausfliegt, doch das Raumumfassende ist sie nicht. Wahrlich, ich sage euch, Lust ist ein Lied der Freiheit. Und ich möchte es euch gerne singen hören aus vollem Herzen, doch möchte ich nicht, dass ihr beim Singen euer Herz verlöret. Einige unter euren Jünglingen suchen die Lust, als sei sie alles, und sie werden darob verurteilt und getadelt. Ich würde sie nicht verurteilen noch tadeln, ich würde sie suchen lassen. Denn sie werden die Lust finden, doch nicht sie allein. Sieben an der Zahl sind ihre Schwestern, und die geringste von ihnen ist schöner als Lust. Habt ihr nicht von dem Manne vernommen, der in dem Erdboden nach Wurzeln grub und dabei einen Schatz entdeckte? Und etliche der Ältesten unter euch entsinnen sich ihrer Freuden mit Bedauern, als seien sie Unrecht begangen in der Trunkenheit. Doch Bedauern ist ein Umwölken des Geistes und nicht dessen Züchtigung. Sie täten besser daran, sich ihrer Freuden zu entsinnen mit Dankbarkeit, wie sie es nach der Ernte eines Sommers zu tun pflegen. Doch ist ihnen ihr Bedauern ein Trost, so sollen sie damit getröstet werden. Und es gibt derer unter euch, die weder jung genug sind, um zu suchen, noch alt genug, um sich zu erinnern. Und in ihrer Angst vor dem Suchen und Erinnern meiden sie alle Freuden, auf dass sie nicht ihren Geist vernachlässigen, noch sich daran versündigen. Doch selbst in ihrem Verzicht liegt eine Wollust. Und so finden auch sie einen Schatz, wenn sie auch mit bebenden Händen nach Wurzeln graben. Doch saget mir, wer vermöchte es, sich am Geiste zu vergehen? Wird die Nachtigall die Stille der Nacht verletzen? Oder der Leuchtkäfer das Licht der Sterne? Und wird eure Flamme oder eure Rauchwolke den Wind belästigen? Glaubt ihr, der Geist sei ein stiller Pfuhl, den ihr mit einem Stecken trüben könntet? Indem ihr euch eine Lust versaget, verlagert ihr oft nur das Verlangen danach in die dunklen Winkel eures Wesens. Wer weiß, was heute unterlassen scheint, wartet vielleicht auf morgen. Selbst euer Leib kennt sein Erbe und was ihm rechtmäßig Not tut, und er will nicht darum betrogen werden. Und euer Leib ist die Harfe eurer Seele. Und es steht bei euch, daraus süße Laute zu locken oder nur verworrenes Geräusch. Und nun fraget ihr in eurem Herzen, wie sollen wir unterscheiden, was in der Lust gut ist, von dem, was nicht gut ist? Geht auf eure Felder und in eure Gärten, und ihr werdet erkennen, dass es die Lust der Biene ist, den Honig der Blume zu sammeln. Doch es ist auch die Lust der Blume, ihren Honig der Biene zu gewähren. Denn der Biene ist die Blume ein Quell des Lebens. Und der Blume ist die Biene eine Botin der Liebe. Und für beide, Biene und Blume, ist das Geben und Empfangen der Lust eine Not und Verzückung. Leute von Orphalese, seid in der Lust den Blumen und Bienen gleich. Und ein Dichter sprach, rede uns von der Schönheit. Und er antwortete: Wie solltet ihr Schönheit suchen und wo sie finden, wäre sie nicht selber euer Weg und euer Wegweiser? Und wie solltet ihr davon sprechen, so sie nicht eure Worte selber webet? Die Betrübten und Verletzten sprechen: Schönheit ist Güte und Sanftmut, gleich einer jungen Mutter, halb eingeschüchtert von ihrer eigenen Herrlichkeit, wandelt sie unter uns. Und die Leidenschaftlichen sprechen: Die Schönheit ist ein Wesen, mächtig und schrecklich, dem Sturme gleich erschüttert sie die Erde unter uns und den Himmel über uns. Die Müden und Matten sprechen: Schönheit ist ein sanftes Geflüster, sie redet in unserem Geiste. Ihre Stimme schwindet vor unserem Schweigen, gleich einem schwachen Licht, das in Angst vor dem Schatten erzittert. Und die Rastlosen sprechen: Wir haben sie gehört in den Bergen jauchzend, und begleitet von ihren Rufen erscholl der Laut von Hufen und das Rauschen von Flügeln und das Gebrüll von Löwen. Bei Nacht sprechen die Wächter der Stadt: Schönheit wird auferstehen mit dem Morgenrot im Osten. Und zur Mittagszeit sprechen die Arbeiter und müden Wanderer: Wie erblickten sie über die Erde geneiget an den Fenstern der Abendröte? Im Winter sprechen die Eingeschneiten: Sie wird kommen mit dem Lenze und hüpfen auf den Hügeln. Und in des Sommers Hitze sprechen die Schnitter: Wir sahen sie tanzen mit den Blättern des Herbstes, eine Schneeflocke im Haare. All dies habt ihr von der Schönheit geredet. Doch habt ihr wahrhaftig nicht von ihr geredet, sondern von euren ungestillten Nöten. Und Schönheit ist nicht eine Not, sondern ein Entzücken. Sie ist weder ein dürstender Mund noch eine leer ausgestreckte Hand, aber sie ist ein loderndes Herz und eine verzauberte Seele. Sie ist weder das Bild, das ihr gerne sehen, noch die Weise, die ihr gerne hören möchtet. Sie ist eher ein Bild, das ihr erblickt, sei auch euer Auge zugefallen, und sie ist ein Lied, das ihr vernehmet, sei auch euer Ohr verschlossen. Sie ist weder der Saft in einer runzligen Rinde, noch ein Flügel geheftet an eine Klaue, aber sie ist ein Garten, immer da in Blüte und eine Engelschar in stetem Fluge. Leute von Orphalese, Schönheit ist Leben, so es sein heiliges Antlitz entschleiert. Doch ihr seid das Leben und ihr seid der Schleier. Schönheit ist Ewigkeit, die sich in einem Spiegel anblickt. Doch ihr seid der Spiegel und ihr seid die Ewigkeit. Und ein alter Priester sprach: Rede uns über die Religion. Und er antwortete also: Hab ich denn am heutigen Tage von irgendetwas anderem geredet? Ist Religion nicht eine jegliche Tat und Betrachtung? Und ist sie nicht gleichzeitig weder Tat noch Betrachtung, sondern ein Wunder und ein Erstaunen, das dauernd aus der Seele quillt, selbst derweil die Hände den Stein behauen oder den Webstuhl besorgen? Wer vermöchte sein Vertrauen zu trennen von seinen Taten oder seinen Glauben von seinen Beschäftigungen? Wer vermag seine Stunden vor sich auszubreiten und sprechen: Dies ist für Gott und das für mich, dies für meine Seele und das für meinen Leib? All eure Stunden sind Flügel, die sich durch den Weltraum bewegen, vom Ich zum Ich. Wer seine Frömmigkeit nur als bestes Gewand trägt, täte besser daran, nackt zu bleiben. Der Wind und die Sonne werden keine Löcher in seine Haut reißen. Und wer seinen Lebenswandel gemäß der Sittenlehre begrenzt, kerkert seinen Singvogel in einen Käfig. Das schönste Lied der Freiheit dringt nicht durch Gitter und Stacheldraht. Und wem der Gottesdienst ein Fenster ist, das man öffnet, aber auch schließt, der ist noch nicht eingekehrt in das Haus seiner Seele, dessen Fenster offen stehen von einem Morgenrot zum anderen. Euer täglich Leben ist euer Tempel und eure Religion. So oft ihr ihn betretet, bringet euer alles mit, bringet den Pflug und die Schmiede und den Hammer und die Laute, die Dinge, die ihr formet aus Notwendigkeit oder zum Ergötzen, Denn in der Andacht könnt ihr nicht höher steigen als eure Leistungen, noch tiefer sinken als eure Vergehen. Und gewähret allen Mitmenschen Einlass. Denn in der Verehrung könnt ihr nicht höher fliegen als ihr Hoffen und nicht tiefer sinken als ihre Hoffnungslosigkeit. Und so ihr Gott erkennen möchtet, werdet nicht darob zum Rätsellöser. Blicket lieber um euch, und ihr werdet ihn erschauen, wie er mit euren Kindern spielt. Und blicket in den Weltraum, und ihr werdet ihn in den Wolken wandeln sehen, wie er seine Arme recket dem Blitze und herabwallet dem Regen. Ihr werdet ihn erschauen, wie er lächelt in den Blumen und dann emporsteigt und mit seinen Händen winkt in den Bäumen. Dann sprach Almitra: Wir möchten dich nun über den Tod befragen. Und er antwortete also: Ihr möchtet wissen um das Geheimnis des Todes. Doch wie solltet ihr es entdecken, so ihr nicht danach forschet im Herzen des Lebens? Die Eule, deren auf die Nacht beschränkte Augen am Tage erblinden, vermag nicht, das heilige Geheimnis des Lichtes zu entschleiern. So ihr wahrhaftig den Geist des Todes erschauen wollet, öffnet weit euer Herz dem Leibe des Lebens. Denn Leben und Tod sind eins, so wie Fluss und Meer eins sind. In der Tiefe eures Hoffens und Wollens liegt euer stillschweigendes Wissen um das Jenseits. Und dem Samen gleich, der unter dem Schnee träumet, so träumt euer Herz von dem Lenze. Trauet euren Träumen, denn das Tor der Ewigkeit ist darin verborgen. Eure Furcht vor dem Tode ist nur das Zittern des Hirten, so er stehet vor dem König, dessen Hand sich als Zeichen des Wohlwollens auf ihn legt. Ist der Hirt unter seinem Zittern nicht der Freude voll, dass er das Zeichen des Königs tragen darf? Und dennoch ist er sich nicht weit mehr seines Zitterns bewusst. Denn was bedeutet Sterben anders als nackt im Winde stehen und in der Sonne zerfließen? Und was bedeutet das Stocken des Atems anders als dessen Befreiung aus den rastlosen Fluten, auf das er sich erhebe und entfalte und Gott suche, unbeschwert? Erst so ihr trinket aus dem Flusse des Schweigens, werdet ihr wahrhaft singen. Und erst so ihr den Gipfel des Berges erklommen, werdet ihr anfangen zu steigen. Und erst so die Erde ihren Anspruch erhoben auf eure Gliedmaßen, werdet ihr wahrhaft tanzen. Und nun war es Abend geworden, und Almitra, die Seherin, sprach: Gesegnet sei dieser Tag und dieser Ort und dein Geist, der geredet. Und er erwiderte: War ich denn der Redner? War ich nicht auch einer der Zuhörer? Dann stieg er die Stufen des Tempels hinab, und das ganze Volk um ihn geleitete ihn. Und er erreichte sein Schiff und blieb auf dem Deck stehen. Und nochmals zu dem Volke gewandt, erhob er die Stimme und sprach: Leute von Orphalese, der Wind gebietet mir, Abschied von euch zu nehmen. Wir Wanderer, die wir stets den einsameren Pfad suchen, beginnen keinen Tag, wo wir den Tag vorher beendigt, und kein Morgenrot findet uns, wo uns das Abendrot verließ. Selbst derweil die Erde schlummert, wandern wir. Bei diesen Worten machte er den Seeleuten ein Zeichen, und sogleich lichteten sie den Anker und lösten das Schiff von seiner Verteuung, und sie wandten sich dem Osten zu. Und aus der Volksmenge erhob sich ein Klageruf, als dränge er aus einer Brust. Und er stieg in die Dämmerung und ergoss sich über das Meer gleich einem Posaunenklang. Nur Almitra schwieg, und blickte dem Schiffe nach, bis es im Nebel verschwunden. Und als die Menge sich verstreut hatte, stand sie allein am Deiche des Meeres, und ihr Herz erinnerte sich seiner Worte. Ein Weilchen noch, ein kurzes Rasten auf dem Winde, und ein anderes Weib wird mich gebären.